Juhu, ein neuer Marvel-Film. Ist ja nur der 18. Film des Marvel Cinematic Universe. Also wieder ein Superheldenfilm, den wir schon in den letzten 10 Jahren zuhauf gesehen haben. Nee. Weit gefehlt. Die Story. Der Protagonist des Filmes, T'Challa, alias Black Panther, wurde uns bereits im Vorgängerfilm von Marvels Captain America Civil War vorgestellt. In diesem verlor er auch seinen Vater T'Chaka, König des isolierten Wakandas, eine Nation in Afrika, die vorgibt, sehr arm zu sein, jedoch so sehr technisch fortgeschritten durch das dortige Vorkommen des Metalls Vibranium ist, dass sich diese Metropole sogar durch eine Tarnvorrichtung vor der restlichen Welt verstecken kann. Nicht nur technisch, sondern auch sozial ist Wakanda seinem Kontinent allerdings voraus. So besteht die Leibgarde des Königs ausschließlich aus Frauen und generell ist die Frau dem Mann gleichgestellt. Mit der Isolation Wakandas sind allerdings nicht alle Wakandianer einverstanden. Vielen gefällt es nicht, dass Wakanda seinen Wohlstand nicht nutzt, um gegen die Missstände der restlichen schwarzen Bevölkerung auf der Welt vorzugehen. So gab es bereits in der Vergangenheit einen Vorfall, in dem das Geheimnis von Wakanda an Außenstehende weitergegeben wurde und große Mengen Vibranium geklaut werden konnten. Verwickelt in diesen Verrat war N'Jobu, der Bruder des ehemaligen Königs und somit Onkel von T'Challa, der auch aufgrund seines Verrates durch die Hand seines Bruders starb. Zurückgelassen wurde dadurch Eric Killmonger, Sohn von N'Jobu und Cousin von T'Challa, der nun nach Rache sinnt und um den Thron kämpfen möchte. Die Technik. Marvel zeigt uns wieder die gewohnt durchchoreografierten Kämpfe mit viel Actiongeballer. Als kleines i-Tüpfelchen gab es dieses Mal allerdings eine mit Liebe zum Detail animierte Szene, in der die Geschichte von Wakanda den Zuschauer nahegebracht wird. Dieses Fest für die Augen hat uns ganz besonders gut gefallen. Außerdem ist die smarte Verwendung von Rückblenden hervorgestochen. So wurde die Erzählung über den Tod von N'Jobu an zwei Teilen des Filmes so geplant eingespielt, dass die zusätzlichen Informationen für den Zuschauer ebenso überraschend waren wie für die Charaktere. Wertung. Wer am Donnerstagabend um 20.15 Uhr ins Unikino geht, wird keinen typischen Marvel-Film sehen. Es werden sehr sozialkritische Themen behandelt, die ausnahmsweise reale Probleme darstellen und damit dem Film einen sehr ernsten Touch geben. Insbesondere nach den doch sehr lockeren Guardians of the Galaxy Filmen wirken diese ernsteren Themen doch sehr erfrischend. Bei den Schauspielern ist uns ganz besonders Andy Serkis aufgefallen, der die Rolle des Ulysses Klaue nun schon zum zweiten Mal sehr gut verkörperte. Alles in allem geben wir dem Film eine 8,5 von 10 Punkten.